1. Al Sanballat, Tobia, Diarabaya, Ammonita und Asdodita Horten, das die Mauern Jerusalems wiederhergestellt werden und die Resicht zu schließen begannen, waren sie äußerst ersehnt. 2. Daraufhin verbundeten sie sich allmiteinander, gegen Jerusalem zu kämpfen und dort verwirring zu stiften. 3. Als Reaktion darauf betieten war zu unser gotten stelten aus furcht vor ihren Angriffen Tag und Nacht wach hinauf. 4. Die Judo orseten jedoch bedenken, da die Lastrager aufgrund der großen Mengen schat Eierkrafte verloren und sie somit nicht in der Lage waren, den Mauerbau fortzusetzen. 5. Unser Gegner planten in dies, unbemerkt vor zugehen, die Arbeiter zu überraschen, sie zu toten und den Bohr somit zu binden. 6. Als die in der Nahe wohnenden Juden uns wiederholt, etwa zenmal, von den verschiedenen Orten berichteten, und den in unser Feinde sich nahörten. 7. Positioniert ICH darauf in entlang des Platzes hinter der Mauern geschützten Stellen bewaffnet Männer, nach Familien Jordnet, mit ihren Schwerten, Lanzen und Bogen. 8. Nachdem ICH als inspiziert hat, wante ICH mehen die Edlen, die Vorsteher und das Übrigvolk und ermahnt sie, kein Furcht vor den Feinden zu haben. Stattdessen sollten sie und den Großen und Ehrfurchtgebietenden Herrn denken und tapfer für ihre Brüder, Son, Tochter, Frauen und Hauser kämpfen. 9. Als unser Feinde erkannten, dass vorhaben bekannt geworden und Gott ihren Plan vereitelt hat, konnten wir also Mauer zurückkehren und unser Juwelage arbeit wieder aufnehmen. 10. Von diesem Tagen arbeitetner die Hafte meiner Luten Bohr, waren die ander Hafte Schwerter, Lanzen, Schilder, Bogen und Panzer trug. Die Obersten positionierten sich dabei hinter allen Juden, 11. Die in der Mauer arbeiteten. Die Lastrager waren ebenfalls kampfbereit, sie verrichteten ihr Arbeit mit einer Hand, waren die ander die Lands hielt. 12. Jede Mauer hat sein Schwertum die Hafgegürtet und arbeitet so, waren der Trampetenblazer Stetson meiner Seat stand. 13. ICH erklärt den Edlen, den Vorstand und dem Übrigenvolk, das die Arbeit umfangreich und weitläufig war, wodurch wir auf der Mauer weit voneinander entfernt zerstreut waren. 14. Wo immer er den Trampetenschul hort, sollt er juk dort bei uns versammeln, den unser Gott word für uns kämpfen. 15. So setzten wir den Bohr fort, wo bei die Einhafte der Manner die Lansen beriet hielt, und dies vom Sonnenaufgang bis zum Erscheinen der Stern. 16. Zu dieser Zeitweise ICH das Woken, das Jeder mit seinen Luten die Nacht in Jerusalem verbringen sollte, nachts als Wachen zu dienen und tagsüberem Bohr zu arbeiten. 17. Weder ICH noch mein Bruder, mein Lut oder die unter meinem Befehlstehenden Wachen legten Gemmels an Seer Kleider AB, Jeder hat sein Waffstets griffbereit.